Okay, Jungs, hört zu. Das ist ein Blues, Rhythmus B. Achtet auf den Tempiwechsel. Der Rest kommt von selbst, okay? Scheitert unzählige Mal. Also los nochmal von vorne auf ein neues. Denn diesmal klappt es auf jeden Fall. Gib dir einfach etwas Mühe. Lass dir ruhig etwas Zeit. Und die Sache ist dann schon geritzt. Und es ist auch im Grunde ganz leicht. Es wird klappen, dieses Mal wird es laufen. Ganz bestimmt wie ein Schnürchen. Du wirst sehen. Das hier wird bestimmt der Hammer, ne ganz große Geschichte, etwas zum später erzählen. Los, jetzt mach schon. Los, jetzt mach schon. Probier es doch einfach nochmal aus. Du hast es doch schon tausendmal vollführt. Und dabei im Grunde von vorne bis hinten genau analysiert. Es wird klappen, dieses Mal wird es laufen, ganz bestimmt wie ein Schnürchen. Du wirst sehen, das hier wird bestimmt der Hammer. Eine ganz große Geschichte, etwas zum später erzählen. Los, jetzt mach schon. Los, jetzt mach schon.